als Frust. Ich hab aufgehört, mich für Musik zu interessieren. Ich hab was Neues. Ich meiße Kunst. Schnell zum Biomarkt, danach zu H&M. Dreimal Fitnessbude und zweimal Secondhand. Das Auto ist bezahlt, die Akrobaten fliegen. Und nochmal über den Dom, ein paar Lose ziehen. Ich habe aufgehört, mich für Musik zu interessieren. Ich hab was Neues. Ich meiß in Kunst. Karriereleiter, Klamotten, Kult, Elektropartys und Tassen gehen. Rauchen tötet jetzt. Das ist ganz neu. Und wenn du mich suchst, ich bin immer weg. Schwingassi gehen oder flanieren, ist alles Käse, werde ich probieren. Elitärer Zirkus, kein Penner in Sicht. Und wenn du mich suchst, interessiert mich das nicht. Ich habe aufgehört, mich für Musik zu interessieren. Ich hab was Neues. Ich weiß, die Kunst. Ich habe aufgehört, mich für Musik zu interessieren. Ich hab was Neues. Ich weiß, die Kunst.